Ich fange erstmal mit zwei Fotos an. Das sind Fotos von heute aus einer iranischen Nachrichtenagentur. Da wird also angekündigt, das Foto wird wahrscheinlich schon im letzten Jahr sein. Das ist ein Bild von Hezbollah. Da heute wurden die Routen der Demonstration in Teheran bekannt gegeben. Also die Mobilisierung in Teheran hat begonnen und wie wir das nachher sehen werden, die hat auch schon hier begonnen. Ich fange mal mit einem sehr prägnanten Zitat von Khomeini an. Khomeini ist ja bekanntermaßen eine sehr charismatische Figur gewesen, um auch zu sehen, warum er vielen Menschen gefallen hat, hat er auch sehr zynische Sätze von sich gegeben, wie zum Beispiel, wenn alle Muslime der Welt gemeinsam am Al-Quds-Tag einen Eimer Wasser auf Israel kippen, wird Israel im Wasser versinken. Ich weiß, und es gab damals sehr viele Kommentare in iranischen Zeitungen, dass viele diesen Satz sozusagen auch unglaublich lustig empfanden und dass es sehr viele bewogen hat, allein wegen solchen Sätzen dann tatsächlich auch auf die Straße zu gehen. Ich fange jetzt an, einige Zitate, ich hoffe, das wird euch nicht zu langweilig, von Khomeini zu bringen und ich versuche, die zu erklären. Und zwar in dem Sinne, warum der Al-Quds-Tag nicht zu trennen ist von der islamistischen Ideologie, die sogar von einigen Muslimen kritisiert wird. Und ich werde gleich erklären, warum. Nicht nur, weil mit diesem symbolischen Tag eine islamistische Herrschaft im Iran, die ja auch Muslime im Iran sozusagen unterdrückt seit 30 Jahren, festgesetzt hat, sondern auch, weil es sogar laut islamischer Theologie, und das ist mir ganz wichtig, das sogar zu erzählen, dieser Al-Quds-Tag sehr fragwürdig ist. Ich fange erstmal damit an, und zwar Al-Quds ist ja Jerusalem, also der Khomeini, wie wir das auch später an einigen Zitaten sehen werden, soll befreit werden, weil tatsächlich in der islamischen Geschichte zuerst die Muslime Richtung Jerusalem gebetet haben. Deswegen nennt man oder nennen die Muslime Jerusalem als sozusagen die erste Qibla, als die erste sozusagen Gebetsrichtung. Jetzt kommt der Witz. Schon zur Zeit, Lebzeit Mohammeds, der hat es selber entschieden und das steht sogar in dem heiligen Buch der Muslime drin, ich bin selber kein Muslim, dass die Gebetsrichtung geändert werden soll. Die Muslime sollten dann nicht mehr Richtung Jerusalem beten, sondern Richtung Mekka beten. Das heißt, das ist sozusagen innerislamisch auch ist dieser das, was die Islamisten aus ganz anderen Gründen zum großen Heiligtum erklärt haben, ist eigentlich in der islamischen Geschichte selbst nicht das Zentrum des Islam gewesen, sondern das ist Mekka und nicht Jerusalem. Aber für Khomeini war das so, dass sozusagen Jerusalem befreit werden sollte. Wenn Jerusalem nicht befreit wird, wird der Islam untergehen. Und das ist schon sozusagen prinzipiell auch in Frage zu stellen. Ich finde dieses Zitat von Khomeini, deswegen habe ich da ein paar Sachen auch dicker sozusagen, wie heißt es, fett markiert, sehr interessant, weil Khomeini sagt, dass Al-Quds-Tag der Tag des Islam sei und der islamischen Herrschaft. Und das ist genau der Punkt. Laut der islamistischen Ideologie, genau so wie der Khomeini das auch definiert hat, dürfen Juden, Christen, anerkannte religiöse Minderheiten nur Untertanen in einem islamischen Staat sein. Das heißt, die Gründung eines jüdischen Staates allein in sozusagen im islamischen Haus, in Dar al-Islam, so wie das genannt wird, in der islamischen Region, wird in Frage gestellt. Ich sage immer, auch wenn hier Israel nicht Israel wäre, sondern ein christlicher Staat, hätten wir dasselbe Problem, weil der islamistische Herrschaftsanspruch, so wie der Khomeini das auch hier ganz klar sagt, ist die Errichtung, die Re-Islamisierung der islamischen Welt. Und das ist der Punkt. Also ich will sozusagen die Ideologie von Al-Quds-Tag in einen Kontext des islamischen Fundamentalismus stellen und klar machen, dass man Al-Quds-Tag nicht ohne die den Herrschaftsanspruch der Islamisten und dieses Re-Islamisierungskonzept, nämlich Abschaffung aller säkularen Systeme, Abschaffung aller pro-westlichen Systeme und im Grunde genommen die Schaffung von Satelliten, könnte man jetzt sagen, des Iran in der gesamten islamischen Welt, sozusagen, wo Iran tatsächlich an die Hegemonialmacht der islamischen Welt wird. Das wollte Khomeini so haben, das will Ahmadinejad heute noch so haben. Ob das gelingt, das hoffen wir mal nicht. Mir ist auch das hier sehr wichtig, weil zu Beginn der Revolution, als Khomeini sozusagen diesen Aufruf gemacht hat um die Dimension, weil sonst ist es nicht zu verstehen, wieso Al-Quds-Tag sozusagen zum zentralen Feiertag der Islamisten geworden ist. Aber zu Beginn der Revolution, und das ist mir ganz wichtig, haben die Kommunisten, also die Moskau-orientierte Tude-Partei, die sogar die säkulare nationale Front bis hin zu Volksmujahedin, alle, die Nationalreligiösen, alle haben diesen Al-Quds-Tag unterstützt und bekannte Persönlichkeiten auch der nationalreligiösen Bewegung und interessanterweise, die wurden alle zwei Jahre später selber verfolgt. Die Mujahedin sowieso, aber auch die Kommunisten wurden verboten, dann die Nationale Front als eine säkulare nationalistische Partei wurde verboten und die Nationalreligiösen mit der Zeit bis in die 90er Jahre dann auch und das sozusagen war dann irgendwann ihr Schicksal. Ach so, ich wollte vorhin noch, deswegen habe ich dieses Bild aufgebaut, kommt man noch, naja, das werde ich jetzt lesen. Das war dieses Zitat von Khomeini, wo er sagte, es ist ein Tag, an dem die Fahne der Islamischen Republik in allen Ländern der Welt errichtet wird. Es ist ein Tag, an dem man den Großmächten klar machen muss, dass sie nicht mehr in islamischen Ländern einmarschieren können. Für mich, also für Khomeini, das ist ein Zitat von Khomeini, ist der Quds-Tag, der Tag des Islam und der Tag des Propheten. Und es ist ein Tag, an dem wir alle unsere Kräfte sammeln und die Muslime gegenüber den Fremden aufstehen. Auch da sieht man eine Komponente, die dann unter Ahmadinejad sehr virulent geworden ist und problematisch geworden ist, nämlich diese Befreiungsideologie. Zu sagen, wir befreien die dritte Welt, wir befreien die Unterdrückten der Welt, wir befreien die islamische Welt. Das war schon sozusagen an diesem Al-Quds-Tag von Khomeini proklamiert worden. Al-Quds-Tag als der Tag auch der Befreiung der islamischen Welt und eigentlich auch, so wie die sagen, der ganzen Welt. Und tatsächlich war das so, dieser Mobilisierungsfaktor, diese Karikatur ist zu früh, das hätte, sollte warten, aber gut. Das waren nicht nur die politischen Organisationen gewesen, die sich direkt hinter Khomeini gestellt haben, weil man muss sich vorstellen, in diesem Kontext stellen, 70er Jahre, Frontstaaten in der arabischen Welt, antiimperialistische Bewegungen, Vietnamkrieg und so weiter. Und dort, da lebte ja auch die iranische Linke und alle iranische Organisationen, die gegen eine andere Diktatur gekämpft hatten, die wollten in ihrer Ideologie nicht nur Vietnam befreien, sondern damals in diesem linken Kontext auch natürlich Palästina. Und alle sind natürlich auf diese Fiktion, auf diese Ideologie im Grunde genommen reingefallen, eine Erfindung Khomeinis, die auch nichts mit der islamischen Geschichte zu tun hatte. Niemals in 1000 Jahren davor war irgendjemand darauf auf die Idee gekommen, Jerusalem zu befreien. Oder überhaupt Jerusalem nochmal als Gebetsrichtung oder als einen heiligen Ort zu identifizieren. Das war schon eine ideologische Erfindung von Khomeini, weil er auch wusste, dass er dort eine Basis finden kann. Mal kurz auf die Uhr schauen. Es war aber auch nicht nur Khomeini alleine, ein sehr wichtiger Ayatollah, der Ayatollah Shirazi zum Beispiel, der sprach davon, ein kurzes Zitat auch von ihm: Deswegen sagen wir, dass sich das muslimische iranische Volk nicht mit seinem Sieg im eigenen Staat begnügen darf, wo doch Millionen armer und ihrer Rechte beraubten Muslime durch die blutrünstigen Zionisten Obdach geworden sind und in den trockenen und heißen Wüsten nackt herumirren, das ist egal jetzt, sondern er ruft dazu auf, dass die Iraner, die jetzt eine Revolution gemacht haben und einen Schah gestürzt haben, bitteschön auch die arabische Welt befreien. So, und das war sozusagen auch sehr wichtig für als Mobilisierungsstrategie im eigenen Land und auch dann später eine Strategie, die zur Gründung der Hisbollah führte, weil auf diesen Befehl tatsächlich mit solchen Sprüchen gingen dann die Revolutionsgardisten auf Befehl Khomeinis nach Libanon, um die Hisbollah auszubilden. Es gab dann tatsächlich auch einen Streit, weil der Krieg gegen Irak fing an, nämlich soll man die Hisbollah im Iran ausbilden oder vor Ort in Libanon, aber darauf gehe ich jetzt nicht ein, da waren sich die Rafsanjani-Flügel und Khomeini gar nicht so einig, aber man hat sie dann teilweise im Iran und teilweise in Libanon vor Ort ausgebildet. Damals wurden 700 Revolutionsgardisten nach Libanon geschickt, mindestens heißt es, also zugegeben, also nach offizieller Bekanntmachung des Iran wurden etwa 700 bis 800 Revolutionsgardisten nach Libanon geschickt, um die Hisbollah auszubilden. Das heißt, das, was wir heute in Berlin sehen, dass Iraner und Hisbollah-Leute zusammen gemeinsam marschieren, das geht zurück auf einen Befehl Khomeinis zur Befreiung der arabischen Welt und zur Ausbildung und Trainingslager, Bildung von Trainingslagern im Iran und dort vor Ort in Libanon, um eine islamistisch-revolutionäre Bewegung aufzubauen und zu gründen. Mit dem Ziel wiederum, und das ist schon in dem Zusammenhang sehr interessant, mit dem Ziel, wie gesagt, um das Motiv zu verstehen, also um diese, ich frage mich auch, woher die diese Kraft holen, also seit 30 Jahren diese Ideologie, jede Ideologie braucht sozusagen eine innere Kraft, so eine Motivation, um die Leute, wie schafft man es, die Massen so von dieser Ideologie zu beeinflussen, dass die Leute auch tatsächlich daran glauben. Das ist die Vermischung an der Stelle tatsächlich der Religion, denn die eine Seite ist wert, die Religion wert politisiert und auf der anderen Seite natürlich die Ideologie selbst, die Menschen dazu bewegt, zu glauben, dass sie tatsächlich jetzt für uns sind das Terroristen und die sehen sich selber als Befreier. Das darf man nie vergessen, dass es unterschiedliche Perspektiven da gibt. Sonst würde man das Motiv und die ganze Kraft, die dahinter steht, meines Erachtens nicht verstehen. Ein weiteres Zitat, was vielleicht auch die meines Erachtens die totalitäre Utopie des Islamismus auch verdeutlicht, die auch auf diesen Al-Quds-Tag zurückgeht. Bekanntermaßen bin ich ein Verfechter des Ansatzes, dass der Islamismus die dritte Spielart des Totalitarismus ist, also mit dem Ansatz sind nicht alle einverstanden, aber ich verfechte diesen Ansatz, dass wir mit einer massiven neuen totalitären Bewegung zu tun haben, die eine sehr große Sprengkraft in sich hat. Die Berliner Szene ist eine Karikatur von dem, was im Nahen Osten ist. Das muss man dazu sagen, das ist wirklich eine Karikatur. Und dazu komme ich dann auch später. Der, jetzt nochmal ein Zitat, der in einer iranischen Zeitung im August 79 erschien, was ich sehr interessant finde und nochmal diesen revolutionären Idee, die hinter diesem Al-Quds-Tag steht, oder revolutionäre Utopie, die hinter diesem Tag steht, zu erklären. Da sagte der Khomeini, der Al-Quds-Tag ist eine Botschaft für die Freiheit der unterdrückten Palästinenser und ein großer Tag für die Einheit der Muslime. Mit dem Al-Quds-Tag bestimmte Ayatollah Imam Khomeini, das war ein Zitat aus der Zeitung selbst, aus der ZLA, der sich auf Khomeini bezog, zwei große Ziele: den Zusammenschluss der Reihen der iranischen Revolutionäre gegen die Ausbeuter im Westen und im Osten, das heißt, 1979 existierte doch die Sowjetunion, also eine ganz klar antikoloniale Ideologie auch, die hinter diesem Al-Quds-Tag steht. Ich bringe euch am Ende die Sprüche, die hier die Berliner Szene verbreitet, und da ist man erstaunt und daran erinnert, dass wir genau das vor 30 Jahren in Teheran gehört haben. Genau das sagt man heute auf Berliner Straßen. Der Anspruch, einen antiimperialistischen Kampf, einen Dschihad gegen Kolonialismus und gegen den Imperialismus zu führen. Und natürlich immer, wo Israel im Grunde genommen ein Gebilde ist, was mit Hilfe der Supermacht der USA, und das wird dann auch immer wieder tausendmal taucht es dann auf, an die Macht gekommen ist oder gegründet worden ist. Hinter dieser Ideologie, und das ist auch untrennbar von Al-Quds-Tag, steht auch die Idee des Exports der islamischen Revolution. Nämlich, ich habe vorhin die Hezbollah erwähnt, aber das geht weit über die Hezbollah hinaus. Wir werden später ein paar Fotos werde ich zeigen, wo im Zuge dieser Ideologie der Befreiung Jerusalems der Anspruch entstanden ist, islamistische Bewegungen sich gegen Israel militant und auch nicht militant gegründet haben, zu unterstützen, zu finanzieren und auszubilden. Von Hamas bis zur Hezbollah, von PFLP bis, Muslimbruder. Also Muslimbruder spielt an der Stelle jetzt keine Rolle, aber Dschihad-Islami zum Beispiel. Organisationen, wo man tatsächlich fragen könnte, was haben die eigentlich mit dem Iran zu tun? Sunnitische Bewegungen, die kaum etwas mit Khomeini zu tun haben, aber die haben einen gemeinsamen Feind, dazu werde ich dann auch nochmal später kommen, ähnlich ist es mit Syrien, warum die Iraner jetzt Khomeini, Khamenei heute und Ahmadinejad den Assad unterstützen, ist ideologisch überhaupt nicht zu erklären. Ähnlich wie das, was sich an diesem Al-Quds-Tag zusammenbraut. Assad hat selber schiitische Bewegungen massiv und bestialisch in den 60er Jahren schon, also sein Vater, unterdrückt. Es gibt eigentlich überhaupt keine Gemeinsamkeit zwischen den Islamisten und der Baath-Partei. Im Gegenteil, Khomeini, einer der Gründe, warum Khomeini damals überhaupt so bekannt wurde und einer der stärksten Argumente von Khomeini war, der arabische Nationalismus ist gescheitert. Der arabische Nationalismus kann nicht gegen, ist keine antiimperialistische Kraft mehr. Der Islam muss den arabischen Nationalismus als Ersatzideologie sozusagen ersetzen. Und dass heute Khomeini den Assad unterstützt, ist so ähnlich wie am Al-Quds-Tag, Khamenei meine ich, am Al-Quds-Tag Sunniten und Schiiten, Hamas-Leute und Hezbollah-Leute einig gemeinsam demonstrieren. Weil es eigentlich rein ideologisch, die haben nur den gemeinsamen Feind. Und eigentlich keine gemeinsame, meines Erachtens, Ideologie, die, also keine einheitliche Ideologie. Da geht es also ganz klar nur um Israel, um sozusagen diesen Zerstörungswahn, um das, was ich als eliminatorischen oder genozidalen islamistischen, als die genozidale islamistische Ideologie bezeichne, die zwar wahrscheinlich nie in der Lage sein wird, das muss man auch immer sagen, um das Ganze doch den Ball auch flach zu halten, die wahrscheinlich nie in der Lage sein wird, tatsächlich diese Sprengkraft zu haben, um einen Staat zu zerstören. Aber eine solche Ideologie verfechten die. Und das ist überhaupt keine Frage. Wichtig ist aber, wie gesagt, dass der Al-Quds-Tag, und deswegen hatte ich die Karikaturen hier eingebaut, immer im Namen nicht nur der Befreiung, sondern auch Freiheit im eigenen Lande sozusagen begründet wurde. Wir brauchen, wenn Israel zerstört worden ist, wenn wir Jerusalem erobern, wenn wir die Welt islamisiert haben, zumindest zuerst die islamische Welt reislamisiert haben und dann als Fernziel, was ja sogar in der Verfassung des Iran steht, die Welt islamisiert haben. Im Zuge dessen werden wir auch unsere eigene Gesellschaft befreien. Freiheit in einem eigenen System, daran haben viele Iraner geglaubt, dass sozusagen mit der islamischen Revolution auch sozusagen ein freiheitliches System errichtet wird. Das Ergebnis nach 30 Jahren sind solche Karikaturen. Jetzt komme ich zu dieser Karikatur, die ich sozusagen als Auflockerung aufbringen wollte, dass aus dieser antiimperialistischen, im Grunde genommen, ich würde sagen, Unterdrückungsideologie, die in ihrer Utopie den Anspruch hatte, Freiheit mitzubringen, einen neuen Menschen, den neuen islamischen Menschen. Der Westen würde verfallen, der Westen sei schlecht, der Westen sei eine verfallene Gesellschaft und neue islamische Mensch, der Mensch, der sozusagen den Geboten des Islam gehorcht, wäre der neue freie Mensch. Das war ja die zentrale, das ist ja gerade dieses totalitäre Moment dieser Ideologie, was wir auch von anderen Totalitarismen kennen, einen neuen Menschen zu schaffen. Die wollten auch den neuen Muslim schaffen. Daraus ist eben eine solche Karikatur geworden. Oder ein anderes Beispiel, der Karoubi, der jetzt inzwischen, Mehdi Karoubi, der selber, da gibt es genug Bilder, ich habe jetzt keine Filme mitgebracht, von vor 3-4 Jahren in der ersten Reihe auch von Al-Quds-Demonstrationen mitgelaufen ist, ähnlich im Übrigen auch Khatami und Rafsanjani und alle anderen, also auch die Reformislamisten, die aber selber jetzt in Haft sind, die selber Opfer dieser Ideologie geworden sind. Warum? Weil Karoubi in einem seiner letzten Interviews gesagt hat, das, was wir damals geglaubt haben, nämlich die Gesellschaft zu befreien, haben wir nicht geschafft. Wir mussten zugeben, dass wir die Gesellschaft nicht befreit haben, dass wir jetzt sogar schlechter dran sind als vor der Revolution. Bums, kommt er ins Gefängnis, kommt in Hausarrest. Und weil er Mehdi Karoubi ist und weil Khomeini ihn selber als einer seiner besten Söhne bezeichnet hat, das kann man in Khomeinis Schriften nachlesen, bekommt er nur Hausarrest und wird nicht erhängt. Das ist dann der Vorteil, ein Reformislamist zu werden als Oppositioneller. Die kriegen dann nur ein Hausarrest. Dachte ich als Auflockerung eine weitere Karikatur aus einer exil-iranischen Zeitung wohlgemerkt, von wegen, dass der Islamismus und verkörpert in diesem Al-Quds-Tag Freiheit und Sicherheit und ich weiß nicht, was für die Iraner bringt. Tatsächlich machen Iraner auch solche Karikaturen, dass nämlich hier der Sensemann durch die Stadt läuft und keine Sicherheit in Iran herrscht. In einer Zeit, wo Ahmadinejad vor 2 Wochen etwa gesagt hat, dass der Iran eine freie Gesellschaft sei, dass alle Medien im Iran frei seien. Warum? Weil er die anderen ja gar nicht als Menschen zählt. Ich hatte vorhin im Zuge des Al-Quds-Tag-Ideologie gesagt, Idee des Exports der islamischen Revolution und die Unterstützung von Terrororganisationen auch untrennbar ist von diesem Al-Quds-Tag, weil das geht alles auf diesen symbolischen Tag zurück. Hier sehen wir unter Khatami, also vom letzten Jahr, Khamenei, vom letzten Jahr ein Bild, wo hier Khaled Mashal von Hamas, Abdullah Muhammad Shallah von Palästinensisch-Islamische Dschihad, Jibril von Volksfront zur Befreiung Palästinas, alle im Übrigen Organisationen, die Volksfront hatte früher ein Büro beim Saddam Hussein gehabt, im Übrigen. Saddam Hussein ist gestürzt worden, das kommunistische Regime hat davon profitiert, aber die treffen sich jetzt alle inzwischen in Teheran. Warum? Um wiederum die Zerstörung Israels zu feiern und zu planen. Ein weiteres Bild hier, was meiner Meinung nach, also diese ganze Verflechtung geht auf diesen Al-Quds-Tag zurück. Hier, wenn Ahmadinejad mit Nasrallah trifft, die werden also wieder sehen, auch in Libanon wird an diesem Tag, in diesem Jahr auch wieder sehr viel los sein. Und gleichzeitig muss man wissen, dass zum Beispiel solche Organisationen, die sich im Iran treffen, mit Khamenei und großen Politikern, zumindest in der EU, als eine Terrororganisation gelten, und zwar, das kann man sogar in den Amtsblättern lesen, dass wir es dort nicht mit, zumindest nach unserem Verständnis, nicht mit Befreiungsbewegungen, so wie die Islamisten das propagieren seit 30 Jahren, zu tun haben, sondern mit terroristischen Organisationen. Das Ganze, um das ein bisschen einzuordnen, ist in meinen sozusagen in meiner Analyse oder Sichtweise, das ist ein ganz klar eine antisemitische Ideologie, also der Al-Quds-Tag, das ist tatsächlich also ein der Tag des Antisemitismus, des islamistischen Antisemitismus auch gleichzeitig. Viele sagen, auch gerade hier Leute, die in Berlin, die hier diese Sachen da organisieren, schreiben das in ihre Websites, das kann man, das werde ich auch nachher zeigen, wie die verlinkt sind miteinander. Das kann man auf IRIB Deutsch, also die staatliche Nachrichtenagentur des Iran, hat eine deutsche Website und die ist sehr eng verknüpft mit Muslimmarkt und anderen Websites und auch den Organisatoren hier des Al-Quds-Tages. Und die sagen, nein, wir sind überhaupt keine Antisemiten. Bei uns im Iran leben Juden und wir haben mit den Juden nichts zu tun. Solange sie sich loyal verhalten, haben wir überhaupt nichts gegen Juden. Wir sind überhaupt keine Antisemiten. Wir sind gegen Zionisten und das sagen sie ganz stark und das sagen sie auch selber. Und unterscheiden da ganz stark zwischen Zionismus und Antijudaismus. Wobei, wenn man also ganz klar, und das habe ich, das war mein Job, in den Dreck zu wühlen, wenn man also einige Stellen liest, auch bei Khomeini, auch schon aus den 60er und 70er Jahren, da verschwimmt sehr oft ein ganz klar antijudaistischer Ansatz bis hin zu einem anti-israelischen Ansatz oder einem anti-westlichen Ansatz. Insgesamt überhaupt die Ablehnung der westlichen Demokratie und der westlichen Systeme ist also ganz klar in dieser Ideologie vorhanden. Und nicht nur das, sondern auch und dazu komme ich auch, es ist auch sehr eng verbunden mit der Holocaust-Leugnung, die aber tatsächlich importiert ist. Ich kann jetzt hier in Kürze nicht drauf eingehen, aber ich unterscheide da zwischen einem endogenen Antisemitismus und einem exogenen. Endogen ist tatsächlich so ein Phänomen wie der Al-Quds-Tag. Das geht auf die es ist eine falsche Interpretation sogar der eigenen Geschichte, wird aber innerislamisch erklärt. Die wollen Jerusalem erklären, befreien, weil es der heilige Ort der Muslime sei. Gleichzeitig gibt es ein eng verknüpft, was auch oft am Al-Quds-Tag rauskommt, ist dann mit Ahmadinejad angefangen, die Holocaust-Leugnung gewesen. Ich werde das gleich hier hoffentlich genau, die Ahmadinejads Konferenz, also die Konferenz, die auch hier sehr bekannt geworden ist, also lief im Grunde genommen parallel zum Al-Quds-Tag. Also eine Welt ohne Zionismus, wo in Teheran, wo es hier auch sehr viele Diskussionen gab, hat Ahmadinejad das erst gesagt, hat er nicht gesagt oder was weiß ich, was meines Erachtens sehr lächerlich war, weil es gibt hunderte solcher Zitate von Khomeini und von verschiedenen Ayatollahs bis Ahmadinejad, Bilder auf jeder Demonstration, auf jedem militärischen Manöver steht auf den Raketen und Panzern Tod Israel und Tod Amerika und so weiter. Es gab ja, wir wissen alle, eine Diskussion hier und interessanterweise Weise, als diese Konferenz eine Welt ohne Zionismus stattfand, ungefähr zeitgleich war auch die Al-Quds-Demonstration gewesen. Und es ist mir auch ganz wichtig zu sagen und zu erklären auch nochmal, warum das Ganze sozusagen ein zentraler Bestandteil der islamistischen Ideologie ist, dass man das nicht trennen sollte, dass Khomeini das schon in den 60er Jahren gesagt hat. Schon 1964, ich habe ein Zitat von, und das war damals auch sehr stark antijüdisch gewesen. Das war sozusagen, in den 60er Jahren war Khomeini tatsächlich auch teilweise in manchen Zitaten nicht nur gegen Israel, sondern wirklich gegen Juden, wo er gesagt hat, schmeißt die Juden raus aus Palästina, ihr Nutzlosen. Und zwar an wen hat er das gesagt? Er richtete seine Worte an die arabischen Regierungen und hetzte den Nasser und so weiter auf, gibt den arabischen Nationalismus auf und kämpft im Namen des Islam, sonst werdet ihr scheitern. Und zwar schon 1964. Ich werde hier nicht drauf eingehen, aber ich kann nachweisen, und das wird wahrscheinlich Anfang des nächsten Jahres ein Büchlein dazu rauskommen, dass der Viele sagen, dass der Islamismus mit den Ägyptern angefangen hat. Aber die Lehrer von Qutb und so weiter, und das kann man sehr leicht nachweisen im Grunde genommen anhand der vorhandenen Schriften, waren Ayatollahs des 19. Jahrhunderts aus dem Iran, die dasselbe Programm der Re-Islamisierung hatten wie Khomeini später. Die waren Lehrer, die waren damals nach Ägypten gegangen, die waren damals vor Ort und Leute wie, damit werdet ihr jetzt nicht anfangen, Leute wie Abdu und Gott und so weiter, waren alle Schüler gewesen von wiederum Lehrern von Khomeini und von den iranischen Islamisten. Da hat der iranische Islamismus in der gesamten Region eine sehr große und meines Erachtens eine sehr heruntergespielte Rolle gespielt. Ergebnis sind solche Bilder, die an Al-Quds-Tag dann überall verbreitet werden. Tatsächlich eine genozidale, ich sage es immer wieder, Ideologie, die meines Erachtens, man soll jetzt nicht glauben, dass der sozusagen, dass die jetzt tatsächlich auch alles machen können. Die aber, und das ist mir in dem Zusammenhang sehr wichtig, einhergeht mit der Unterdrückung auch der Iraner. Und das ist mir sehr wichtig, sozusagen, dass dieser Al-Quds-Tag, der als ein zentraler, ideologischer, wir sagen antisemitischer Tag des Iran, steht aber auch für die islamistische Herrschaft, steht aber auch für die islamistische Diktatur, steht aber letztlich auch für die Unterdrückung der Frauen. Dafür, also ich habe jetzt hier wieder nochmal eine Karikatur gebracht, für die Unterdrückung der Nationalreligiösen. Hier ist der Todesmann, hier der Sensemann sozusagen wieder unterwegs und der beklagt, dass sogar an einem Tag wieder viele Nationalreligiöse getötet werden und hingerichtet werden. Warum ist es in dem Zusammenhang interessant? Weil die Nationalreligiösen waren 1979 selber zu den großen Befürworter des Al-Quds-Tages, wurden aber nach 15, 20 Jahren selber Opfer derselben Ideologie. Und das ist für mich zumindest schon interessant. Noch eine Karikatur, die wiederum diese unterdrückerische, also genau das Gegenteil. Warum ich das auch zeige, ist der Anspruch der islamistischen Ideologie oder gerade des Al-Quds-Tages, der ideologische Anspruch, haben wir gesagt, ist die Befreiung der arabischen Welt, die Befreiung Jerusalems, die Befreiung der eigenen Gesellschaft. Tatsächlich ist das Ergebnis ein Friedhof, wo in einer Karikatur der Sensemann den Khamenei, also das Oberhaupt dieser Bewegung und des Iran fragt, veranstaltest du hier so einen Wettbewerb? Jetzt komme ich am Schluss hier nach Berlin. Das ist, die Kopie ist nicht gelungen. Hier ist der Aufruf hier der Al-Quds-Veranstalter. Hier und Interessant, also ich war selber verblüfft, weil ich war zwar im letzten Jahr nicht auf dieser Demo gewesen, aber dafür war ich der erste Text, der überhaupt zum Allgutstag erschienen ist, war von im deutschsprachigen Raum, der kritische Text war von mir und ich habe es einige Zeit immer beobachtet, habe mich am Kudamm am Rand gestellt. Ich habe sogar mal die Polizisten befragt, Anfang der 90er Jahre, wissen Sie eigentlich, was die Leute hier sagen, was die Leute hier machen? Und alle haben gesagt, nee, wir sind froh, wenn die Demo bald vorbei ist. So, und das hat mich dann gedacht, also. So, aber ein paar Jahre, das hat nicht lange gedauert, bis zumindest der Staat dafür gesorgt hat, dass bestimmte Symbole entfernt werden und dass sozusagen da schon eingegriffen wurde. Interessant ist auf jeden Fall, dass die Ideologie, die hier in Berlin verfochten wird von den Al-Quds-Tag-Betreibern oder Sympathisanten, inzwischen tatsächlich eine Befreiung. Also ich finde, ich habe jetzt keinen Vergleich da, aber ich würde sagen, die hat heute, da ist ein Satz drin, ich würde den Udo auch gerne fragen. Ich würde behaupten, ein solcher Satz wäre bei den Al-Quds-Tag-Demonstrationen vor 5 Jahren oder 7 Jahren nicht dabei gewesen. Ich habe den Eindruck, dass ein Ergebnis der Geschehnisse in Norwegen ist, wo sie ganz klar sich gegen Rassismus und Faschismus wenden. Weil wir wissen, dass die Islamisten teilweise punktuell schon Zusammenarbeit gesucht haben, auch mit Rechtsradikalen. Und hier diese Sprüche gegen Faschismus zu sagen, gegen Rassismus zu sein, ich habe den Eindruck, dass es zumindest vor 10 Jahren das nicht gegeben hat. Dass es sozusagen eine neue Komponente ist, eine neue Bewegung aus diesem Al-Quds-Tag auch hier in Europa, in Deutschland entsteht, nämlich wenn man weiß, das wird auf derselben Seite, geht mal ruhig drauf, guckt mal, die sagen, ja, wir waren auch am 1. Mai dabei gewesen, wir gehen auf die GB-Demonstration, die wir, also das heißt, die suchen hier schon auch Anschluss an linke Bewegung, ganz klar an Gewerkschaftsbewegung und geben das, inwiefern die erfolgreich sind, das kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall, wenn man auf die Seite geht, sieht man, dass sie damit werben, dass die Demonstrationen am 1. Mai sehr erfolgreich gewesen sind und welche Aktivitäten sie da hatten. Und das ist natürlich ein Problem. Also ich würde sagen, ich erinnere mich selber an eine 1. Mai-Demonstration, ich weiß nicht in welchem Jahr, wo aber vereinzelt nur auch Leute da waren, Islamisten, die so kleine, fast handgemalte Plakate in der Hand hatten, aber still in einer Ecke standen. Aber heute, dank dieses Al-Quds-Tages und dank dieser Mobilisierung der Al-Quds-Ideologie, sind die dabei auch hier sozusagen sich ein neues Bild von sich zu geben. Zu versuchen, zumindest glaube ich schon, Teile der auch der Linken hier zu erreichen. Verlinkt sind sie ganz klar mit dem Islamischen Zentrum Hamburg. Das ist also dort, das ist ein pro-Iran, nicht nur pro-iranisches von iranischen Ober, also da ist der Chef dieses Zentrums, also der Moschee in Hamburg, ist der Ali Khamenei, also der Staatsoberhaupt des Iran. Und Muslimmarkt ist bekanntermaßen ein zwar von türkischen pro-iranischen Bewegung, aber die mischen auch ganz seit Jahren schon sehr stark mit beim Al-Quds-Tag. Und als Abschluss, trotz allem, trotz dieser ganzen Mobilisierungsstrategie, trotz der ganzen Gewaltakte, trotz dieser brutalen antisemitischen Ideologie, muss man sagen, dass Iran unter Wasser steht, sozusagen der Staat, der dieses System und diesen Tag propagiert, der Staat, der sozusagen selbst eine antisemitische Ideologie verficht und weltweit über die Botschaften dabei ist, diesen Tag zu organisieren. Das darf man nicht vergessen. Dass, ich habe noch, ich weiß jetzt nicht mehr das Jahr, Meldungen gespeichert, wo Erna aus Teheran quasi Anordnungen gab, wie sich die Frauen und wie sich die Männer beim Al-Quds-Tag in Berlin reihen sollten. Die staatliche Agentur des Iran in Teheran ordnet an in einer Meldung, dass Frauen dort und die Männer dort, bei einer Demonstration in Berlin. Das wollte damals niemand wahrhaben, aber das ist so. So, und also das sind schon aus dem Iran gedenkte Demonstrationen, und trotzdem muss man sagen, wenn man die paar hundert, um das Ganze nochmal herunter, den Ball flach zu halten, finde ich schon, in Berlin sind es ein paar hundert Leute, ich hoffe, dass sie unter Kontrolle sind. Und der Staat, der sie unterstützt, steht unter Wasser. Wann diese Diktatur, die ziemlich grausam gegen die eigene Bevölkerung auch vorgeht, tatsächlich dann ganz unter Wasser steht, wissen wir leider nicht. Damit bin ich am Ende. Ja.